Kundgabe 1834. Empfangen am 27.02.1941. Nachfolge Jesu. Es gibt nur einen Weg, der zum ewigen Leben führt und zur Vereinigung mit Gott. Der Weg über Jesus Christus. Und es wird, wer Christus abweiset, niemals durch die Pforte des Himmels zur ewigen Seligkeit eingehen können. Es muss der Mensch den gleichen Weg wandeln, den Jesus auf Erden ging, den Weg der Liebe und des Leides. Denn nur durch die Liebe kann er sich erlösen und durch das Leid die Sündenschuld verringern. Und um dies zu können, müssen ihm die durch Jesu Kreuzestod erworbenen Gnaden vermittelt werden, die er wiederum nur empfangen kann, wenn er Jesus Christus als Erlöser und Gottes Sohn anerkennt. Er muss im Glauben stehen an den göttlichen Erlöser. Er muss glauben, dass Gott selbst ihn zur Erde gesandt hat, um nun in aller Fülle in ihm Wohnung nehmen zu können. Er muss glauben, dass die göttliche Liebe selbst zu den Menschen herabgestiegen ist. Und dann beweiset er erst den Glauben an Gott, wenn er das Erlösungswerk als einen Akt der größten Liebe zu den Menschen anerkennt und teilhaben möchte an dem Segen des Erlösungswerkes. Jesus sagt: Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es spricht Jesus diese Worte nicht als Mensch, sondern es sind diese Worte geistig zu verstehen. Er selbst war pur Liebe. Und also muss der Mensch sich zur Liebe gestalten, um mit dem Vater, der die Liebe selbst ist, vereinigt zu sein. Steht aber der Mensch in der Liebe, dann wird er auch erkennen, dass Jesus Christus auch der Inbegriff der ewigen Gottheit ist. Er wird Christus nicht mehr von Gott zu trennen vermögen. Und also wird die Liebe der einzige Weg sein, zu Gott zu gelangen. So aber der Mensch Christus nicht anerkennt, kann er nimmer im rechten Denken stehen. Und ob er auch Gott bejahen will, es ist dies kein tiefer Glaube, der Gott und Christus voneinander trennt. Er macht sich einen falschen Begriff von der ewigen Gottheit. Die christliche Lehre schreibt als wichtigstes die beiden Gebote vor. Du sollst Gott lieben über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Um dieses Gebot erfüllen zu können, muss er selbst Liebe sein. Und also muss er den gleichen Weg gehen, den Jesus auf Erden ging. Er muss Liebe austeilen auf allen seinen Lebenswegen. Und da Gott die Liebe selbst ist, zieht er durch jedes Werk der Liebe die ewige Gottheit zu sich heran. Also vereinigt er sich mit ihr und es findet dann das Gleiche statt, was Jesus zu den Worten veranlasste: Der Vater und ich sind eins. Er vereinigte sich durch seine übergroße Liebe gleichfalls mit Gott, so dass er mit vollem Recht diese Worte aussprechen konnte. Denn sein Wesen war völlig durchdrungen vom göttlichen Geist, also war der Vater, die ewige Gottheit, im Sohn, in dem, was von ihm ausgegangen war, und konnten ewig nicht mehr getrennt werden voneinander. Und dieses Verschmelzen mit der Urkraft wird immer die Folge inniger Liebe zu Gott und zu den Menschen sein. Also ist die Liebe der Weg, der zu Gott führt. Es war das Erlösungswerk das größte Liebeswerk eines Menschen für die gesamte Menschheit. Wer dieses nicht anerkennt, muss bar sein jeder Liebe. Ansonsten er den Zusammenhang klarstens erkennen möchte und jeder Zweifel über die Gottheit Jesu schwinden würde. Ohne Liebe jedoch wird der Weg zur Höhe niemals zurückgelegt werden können, denn es folgt der Mensch dann nicht Jesus nach. Er gehört nicht zu denen, die durch seinen Tod am Kreuz erlöst wurden und ist somit für Ewigkeiten verloren. Amen.